Kurt Lauck ist Abgeordneter des Europäischen Parlaments und Präsident des CDU-Wirtschaftsrates. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hennemann. Herr Lauck, die Regierung zeigt die Folterwerkzeuge. Reichen die aus oder müsste man härtere Regelungen in Aussicht stellen? Zunächst einmal sind ein Teil dieser gemeinsamen Punkte überhaupt keine Folterwerkzeuge, sondern fallen eher unter die Rubrik gesunder Menschenverstand. Beispielsweise die langfristigen Aktienoptionen nicht nach 2, sondern nach 4 Jahren einzulösen zu können, ist eigentlich grundvernünftig. Beispielsweise, nächster Punkt, Vorschriften für den Wechsel aus Vorstand in Aufsichtsrat. Wenn da eine Kulanzperiode ist, ist das auch vernünftig. Wenn aber es darum geht, den Aufsichtsrat in die Haftung einzubeziehen bei den Managergehältern, müssen wir die Corporate Governance insgesamt angreifen. Was müssen wir angreifen? Die Aufsicht in den Unternehmen, in deutschen Unternehmen anpassen. Sie können eigentlich nur einen Aufsichtsrat in die Haftung nehmen, wenn er wirklich über das Unternehmen Bescheid weiß. Mit 4 Sitzungen im Jahr, was die Regel ist, geht das nicht. Also wofür hat man denn dann einen Aufsichtsrat, wenn die nicht Bescheid wissen? Ja, Entschuldigung, da müssen Sie 8-mal tagen, da bin ich sehr dafür. Und dann muss ich die Anzahl Aufsichtsratsmandate für aktive Vorstandsmitglieder aus anderen Unternehmen möglicherweise auf 2 begrenzen. Dann kriegen sie eine Verbesserung. Also hier muss man nochmal über das System der Aufsicht nachdenken und jetzt keine Schnellschüsse machen. Aber Herr Lauck, wenn Sie andeuten, dass Aufsichtsräte gar nichts von ihrer Arbeit verstehen, dann hat sich doch die Institution erledigt. Nein, sie verstehen schon was von ihrer Arbeit, aber sie haben nicht die Zeit mit 4 Sitzungen, sich in die wirklichen strategischen Probleme eines Unternehmens, eines DAX-Konzerns beispielsweise oder eines anderen Konzerns, großes Mittelständlers, wirklich einzuarbeiten. Also sind diese Unternehmen de facto ohne Aufsicht? Die Aufsicht funktioniert in Deutschland nicht ausreichend. So, und was folgt daraus? Deshalb eine Verbesserung der Aufsichtsgesetzgebung. Hier wird der Staat gefordert sein, dass man sagt, häufiger tagen, kleinere Gremien, denn sonst können sie nicht vernünftig diskutieren. Und dann können Sie auch die Haftung hochsetzen, aber nicht bei 4 Sitzungen die Aufsicht hochsetzen und 4 Sitzungen mal 4-5 Stunden in der Regel, das reicht einfach nicht für eine funktionierende Aufsicht. Herr Lauck, künftig soll der gesamte Aufsichtsrat und nicht nur ein kleiner Teil über die Vergütung von Spitzenmanagern entscheiden. Rechnen Sie damit, dass dies zu moderateren Gehältern führen wird? Ich weiß nicht, ob diese Regelung sinnvoll ist. Darüber muss man nachdenken. Wenn Sie ein Gremium mit 20 Leuten haben, macht es sicherlich keinen Sinn, dass 20 Leute über ein Gehalt debattieren. Warum nicht? Wir brauchen eine Arbeitsteilung auch im Aufsichtsrat. Wir haben den Wirtschaftsprüfungsausschuss, wir haben den Personalausschuss, wir haben den Corporate Governance Ausschuss, also den Aufsichtsausschuss. Was ist gute Corporate Governance? Das heißt, alles das muss dann schon ein Stück weit arbeitsteilig gemacht werden. Dass dann das Gesamtgremium einvernehmlich entscheidet, ist dann schon richtig aufgrund der Vorschläge von verschiedenen Ausschüssen, aber wir müssen auch die Ausschusskultur in den Aufsichtsräten verbessern. Inwiefern? Wir brauchen häufigere Teilnahme, wir brauchen häufigere Sitzungen, wenn ich wirklich den Unternehmensproblemen und den strategischen Ausrichtungen und den Tagesproblemen gerecht werden möchte. Nach allem, was Sie bisher gesagt haben, Herr Lauck, sind die Aufsichtsräte die großen Schwachstellen in den Unternehmen? Nein, das würde ich so nicht formulieren, aber sie gehören zu den Themen, die dringend verbessert werden müssen. Herr Lauck, benötigen wir eine Obergrenze für die Bezüge von Vorstandsmitgliedern? Nein, das brauchen wir nicht. Das sollen die Eigentümer entscheiden und nicht der Staat. Wir kommen hier in eine Schieflage, wenn wir staatlich die Gesetze der Eigentümer ihnen die Möglichkeit rauben, die Gehälter selbst festzusetzen. Und wir sollten schon darüber nachdenken, dass an den Erfolg binden und an den langfristigen Erfolg binden mehr zur Regel wird als das kurzfristige Optimieren. Ein schönes altes deutsches Wort für einen Konservativen wohlklingend lautet Anstand. Sind nach oben grenzenlose Gehälter anständig? Nach oben grenzenlose Gehälter waren noch nie anständig. Hier gab es Verirrungen in der Vergangenheit, vorwiegend muss ich sagen außerhalb Deutschlands, wobei es auch in Deutschland leider einige Negativbeispiele gab. Die müssen mit Sicherheit abgestellt werden, das ist nicht mehr zu vermitteln. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Markt und Wirtschaft auch was mit ethischen Prinzipien und mit Maßhalten und Anstand zu tun hat. Wo ist denn die Anstandsgrenze für Sie? Die Anstandsgrenze können Sie ganz schwer definieren, abstrakt, weil das von der Größe des Unternehmens von der wirtschaftlichen Situation. Möglicherweise macht einer einen tollen Job, obwohl das Ergebnis im Moment in roten Zahlen ist, aber er rettet Arbeitsplätze und schafft neue Produkte, die in 2 Jahren wieder wirken. Da wird es sehr kompliziert. Sie können nicht nur den aktuellen wirtschaftlichen Ertrag zum Maßstab einer Prämie machen, vor allem nicht eines Grundgehaltes. Hier kann es sein, dass Sie ohne Prämien arbeiten, aber mit höherem Grundgehalt, wenn Sie einen guten Arbeit abgeben, auch im Sinne der Arbeitnehmer, der Beschäftigung und der Produkte und der Wettbewerbsfähigkeit. Oder aber Sie sagen, geringer Grundgehalt, aber dann hohe Boni, wenn der Erfolg kommt. Das ist sehr unternehmensabhängig. Ich würde davor warnen, einheitliche gesetzliche Vorschriften hier zu machen. Herr Laug, wir haben Peter Ramsauer gehört. Er hat gesagt, man habe sich nur noch auf das Allernötigste einigen können. Ist die Große Koalition am Ende? Die Große Koalition wird zusätzliche Gemeinsamkeiten nicht mehr schaffen. Insofern gibt es keine neuen Themen. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die noch auf dem Tisch liegen, wie zum Beispiel die Föderalismusreform 2, die jetzt zum Abschluss gebracht werden muss. Aber danach ist der Vorrat der Gemeinsamkeiten nach dieser Nachtsitzung offensichtlich erschöpft. Herr Laug, die Union ist 2005 mit einem liberalen Wahlprogramm, salopp formuliert, baden gegangen. Wie sozialdemokratisch sollte die CDU in diesem Herbst vor die Wähler treten? Wir müssen den Menschen und den Bürgern in diesem Land eine Antwort geben auf diese ganz schwere Krise. Die Krise ist eine Doppelkrise. Wir haben Staatsversagen und Marktversagen. Beides muss adressiert und beides muss aufgearbeitet werden. Und das muss ich auch im Marktprogramm und im Wahlprogramm der CDU in ehrlicher Form niederschlagen. Können Sie ein Beispiel nennen? Beispielsweise. Wir haben sicherlich, das erleben wir im Moment alle, ein Marktversagen. Die Menschen kaufen keine Güter mehr, deshalb stehen die Fabriken, die die Güter produzieren, still. Und wir haben natürlich ein Staatsversagen. Wir haben die Finanzaufsichtsbehörde im Finanzministerium, die die ganze Krise überhaupt nicht kommen gesehen hat, obwohl es viele Anzeichen gab. Darüber muss geredet werden. Das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden, dass hier das Finanzministerium so massiv versagt hat. Kurt Laug, der Präsident des CDU-Wirtschaftsrates. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.